Die Forscher erklären, dass Menschen, die sich ein komplexes Ereignis vorstellen, einige der gleichen kognitiv-motorischen Mechanismen aktivieren würden, die auch beim Ansehen eines solchen Ereignisses zum Einsatz kommen. Dies lege nahe, dass das okulomotorische Verhalten auf wahrnehmungsbasierte räumliche mentale Modelle reagiere, die während des Zuhörens und der mentalen Repräsentation generiert werden. Geschichten erlauben uns also, Dinge zu sehen, ohne sie vor Augen zu haben. Wenn das nicht schon magisch ist, kommt hier aber der nächste Trick. Geschichten setzen unser Gehirn neu zusammen. Beim Lesen eines Romans, so fand die Forschungsgruppe um Gregory Berns an der Emory University heraus, werden messbare Veränderungen der Konnektivität des Gehirns im Ruhezustand verursacht, also der Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen Gehirnarealen Verknüpfungen herzustellen. Um das zu untersuchen, wurden die Gehirne von Probanden an 19 aufeinanderfolgenden Tagen per Magnetresonanztomographie im Ruhezustand gescannt. Erst an 5 Tagen ohne Lektüreeinheiten, dann 9 Tagen, an denen die Probanden jeden Abend ein Neuntel des Thrillers Pompeii von Robert Harris lasen und am Morgen im Ruhezustand gescannt wurden. Schließlich wurden sie die 5 darauffolgenden Tage nach Beendigung des Romans gescannt. In dieser Periode wurde eine Erhöhung der Konnektivität in den Gehirnregionen verzeichnet, die für das Verständnis der Geschichte, Sprache und die Perspektivenübernahme zuständig sind. Diese Gehirnaktivität war erhöht, auch wenn die Personen zum Zeitpunkt des Scans nicht lasen. Als hätte das Gehirn Phantomimagination oder einen Muskelkater vom Vorstellen. Hinzu kam eine erhöhte Konnektivität in der sensorisch-motorischen Region des Gehirns. Die Neuronen dieser Region werden mit der Repräsentation von Körperempfindungen in Verbindung gebracht. Die erhöhte Konnektivität in diesem Bereich war ein überraschender Befund, der jedoch darauf hindeutet, dass sich der Leser beim Lesen vielleicht in den Körper des Protagonisten versetzt, erklärt Gregory Berns, der Leiter der Forschungsgruppe.